Fanboys. Heute mit dem Dominik. Ja, hallo, die Folge 80 mit dem Martin. Das irritiert mich total, dass wir immer die, also dass wir jetzt immer die Folgennummer sagen, aber das ist gut. Die Folge 80, auch die Folge 80 fängt an mit einem Erratum oder vielleicht sogar mehreren Errata. Das erste ist nämlich, es hat ein schlauer Fuchs herausgefunden, wie man etwas machen kann, was wir als unmöglich bezeichnet haben. Naja, ich habe hab erklärt, warum das keinen Sinn macht, das zu machen, weil man der App nicht vertrauen würde. Und zwar geht es um das neue Feature in Mountain Lion, dass man gefragt wird wegen Zugriff nach Adressbuch. Mhm. Also Kontakte heißt es ja jetzt. Genau. Und ich habe gemeint, es macht auch keinen Sinn, dass man da reinschreiben würde, für was man die Kontakte verwendet, weil das würde ja wieder Vertrauen voraussetzen. Ja. Und die API lässt einem ja alles zu, aber Apple sieht das anders und man kann reinschreiben, was man mit diesen Kontakten machen will, für was man sie verwenden will, und jemand hat das recherchiert, und zwar namentlich Mr. Chekhult, glaube ich, oder? Red Sweater Blog ist Daniel Chekhult, ja. Der auch, was ich sehr empfehlen kann, Co-Intuition als Podcast macht, jetzt wöchentlich regelmäßig, nicht mehr so komplett zeitversetzt, ein sehr, sehr guter Podcast. Und der hat das rausgefunden und auch ansonsten ganz tolle Entwicklerartikel auf seinem Blog. Ja, ist irgendwie so ein ganz obskurer P-Listen-Eintrag, den man setzen kann. Ja. Und dann steht da halt irgendwie wants to, also Sabisa Edit meinetwegen, wants to access your address book, und dann steht da so klein drunter, weil wir gerne eintragen würden, dass man da bla bla. Genau, zum Beispiel your email address will be used to autofill the contact information in the crash reporter, was es wohl bei ihm ist an der Stelle. Ja. Ja, also es ist jetzt irgendwie, es ist schon ganz hilfreich, weil man kann zumindest so einen validen Grund liefern, so wenn es daran scheitert, dass sich der User halt nicht vorstellen kann, warum man das überhaupt braucht. Das entfernt zumindest das Fragezeichen so an sich. Aber wie du richtig sagst, Vertrauen ist es halt an der Stelle dann auch trotzdem, ja, wenn du dann sagst, ja, weil der Zugriff ist halt da und man kann halt damit auch alles machen und muss sich nicht darauf beschränken, das zu tun, was man da reingeschrieben hat. Ja. Aber ich fand's cool, dass es an sich diese Information gibt. Es, ein ähnlicher Artikel war letztens auch drüber, ich glaube, das war von dem Upkito-Typen, auch so ein obskurer P-List-Eintrag, in dem er die Services in untergruppieren kann. Es gibt jetzt bei den Services ja so Gruppierung mit Suche und in Spotlight. Oder? Nee, die Services, diese, ich drücke ein Kommandokürzel. Ach so, die muss, okay. Dann macht irgendeine App irgendwas. Ja, so dieses obskure Next Step, OpenStep-Geschichte, jedes Programm kann sowas anbieten. Open in Sabisa Edit ist zum Beispiel ein so eine Sache, die in Sabisa Edit stattfindet, oder Lookup in Google, Lookup in whatever. Und man kann jetzt klassifizieren, welche Art von Service man ist, um dann richtig aufzutauchen in dieser Liste. Ja. Und das ist auch neu gewesen, zumindest. Entweder ist es jetzt im Mountain Lion neu, dass es überhaupt gruppiert wird, so. Aber es gibt jetzt auch da einen P-List-Eintrag, auch so obskur. Manche Dinge erfährt man irgendwie nur peripher. Das hätte ich, glaube ich, nie erfahren sonst, wenn ich da aus Versehen drüber gestolpert wäre. Das ist auch so unterdokumentiert oft. Ja. Also steht dann irgendwie in Header-Files, aber halt sonst nirgendwo. Manche Sachen sind gar nicht dokumentiert, wie die Game Center-Sound, den man machen kann, wenn man eine Notification kriegt von Game Center. Man kann diese Trompete ersetzen durch was anderes. Als App zumindest. Ja, ist voll super. Steht aber auch nirgendwo dokumentiert, ist aber echt wichtig. Aber machen wir eine andere Trompete eigentlich rein? Wir haben eine andere Trompete. Ja, ja, aber das ist doch ja Trollolo eigentlich, oder? Weil so. Trollolo. Was? Der setzt extra diese schreckliche Trompete, aber dann wieder durch eine andere Trompete. Nee, das ist keine Trompete, das ist bei uns so eine Panflöte dann. Ah ja, stimmt. Das ist die Panflöte. Ja, aber dazu erst in mehreren Wochen, wenn wir damit fertig sind. Genau. Wir haben vorher noch eine. Erst Eidan Gack. Wir haben vorher noch eine andere Erwähnung, nämlich das hängt auch damit zusammen, was wir alles noch machen müssen. Nämlich wir müssen dann doch an Sabisa noch mal rumschrauben für Mountain Lion. Weil wir festgestellt haben, so ist es ja dann doch nicht, wie wir dachten, dass es ist. Weil nämlich ist es auf jeden Fall so, dass wir das nochmal signieren müssen, dass unser Self-Sign-Zertifikat dann nicht greift für dieses Gatekeeper-Feature von Mountain Lion. Und die Erklärung, warum es bei uns funktioniert und jetzt bei, wenn du es frisch aus dem Internet runterlädst, nicht, die ist so ein bisschen unklar. Marcel meinte irgendwie, es liegt daran, dass die Apps, die schon auf der Platte sind, wenn du updatest, dass die automatisch quasi unter den Sicherheitsschirm fallen von Gatekeeper, ob das jetzt so ist oder nicht, weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, weil es wäre ein Feature, das ich das passen würde, weil ich habe die Apps schon lange verwendet, ich habe sie mal installiert, ich vertraue denen, das ist nicht neu, die signiere ich mal, ja, weil mehr macht Gatekeeper da wahrscheinlich eh nicht an der Stelle, dieselbe als Kontrollklick und öffnen Nummer, und das könnte ich mir auch gut vorstellen, aber bei uns ist es auch so, dass wir es selber gebaut haben. Ich weiß nicht so genau, auf alle Fälle, wenn ihr es auf ESET jetzt benutzen wollt, müsst ihr Gatekeeper mitteilen, dass ihr es öffnen dürft. Ja. Wenn ihr es runtergeladen habt, und ansonsten werden wir wohl eine Developer-ID uns besorgen. In Zukunft. Naja, ist ja auch kein Beinbruch. Es gibt ja sowieso ein paar Sachen zu fixen. Aber so ist das. Gut, damit haben wir dann auch die Bugs, die wir im letzten Podcast haben, gefixt. Ja. Und können zum News-Teil überkommen. Ja, und da dominiert im Moment so ein bisschen, obwohl ja eher saure Gurken und Sommerlochzeit ist, dominiert trotzdem so dieser Samsung-Prozess oder vielleicht auch gerade deswegen etwas die Landschaft. Und im Zuge dieses der großen Apple versus Samsung-Auseinandersetzung kommen ja immer lustige Geschichten jetzt hoch. Ja, und zwar Bilder hauptsächlich, oder? Mhm. Also Geschichten, die um Bilder sich ragen. Ranken. Mist. Schon wieder Fail. Dieses Bild, auf das du dich beziehst, ist ja eigentlich... Also erstmal gibt es ja mehrere Bilder. Ja. Es gibt ja so diese ganze Galerie an iPhone-Prototypen. Mhm. So irgendwie, wir haben alles ausprobiert, was nur entfernt wie ein Rechteck aussieht. Ja, wer hätte es gedacht, wenn Apple ein Telefon macht, dass es viele Varianten gibt im Vorfeld. Aber dass man die halt mal zu Gesicht bekommt, finde ich eigentlich ganz netten Nebeneffekt von diesem Wahnsinn. Ja, und das sind halt auch so Sachen dabei, wie dieses, sieht aus wie ein iPod Mini und so. Und es bestätigt halt nochmal so diese Aussage, wenn du dir das vorstellen kannst, dann ist es im Keller bei Apple, der ist sowieso schon mal gebaut worden, so als Prototyp. Da haben sie irgendwie im Zuge des Prozesses halt irgendwie so 11 verschiedene Varianten von dem Design veröffentlicht. Und dann gibt es ja noch so dieses große Thema, das jetzt als Apple hat bei Sony geklaut, irgendwie erstmal durch die Presse geisterte. Was aber dann irgendwie total seltsam sich auflöste. Ja, super seltsam. Also ich habe es anders mitbekommen als du. Also was es gibt einen Screen, also es gibt zwei Bilder von einem Gerät, das ziemlich so aussieht wie ein iPhone 4, wenn man ehrlich ist, und das auf der Rückseite unten mittig Sony stehen hat. Genau. Und das ist das Bild, das wohl als Bildmaterial innerhalb dieser Verhandlung als Beweismaterial auch aufgetaucht ist. Und interessanterweise auf Apples Seite. Ja. Ja. Und irgendwo haben wohl ein paar Pressestellen so ein bisschen Schnellfeuer gemacht und gemeint, okay, das wäre von Sony kopiert. Mhm. Und das Problem war aber, dieses Ding war ein Prototyp von Apple. Ja, also die Geschichte ist wohl, da gibt es einen Industrial Designer, der heißt irgendwie Nibiroshing oder so ähnlich, ist ein japanischer Name auf jeden Fall, tut jetzt auch gerade nichts zur Sache. Auf jeden Fall wurde dem gesagt, in dem Design-Meeting, design doch mal ein Produkt, so wie das aussehen würde, wenn Sony coole Telefone bauen würde. So. Mhm. Das war so die Anweisung. Und dann Nibiru heißt er. Nee, das ist der Planet. Verarsch mich halt. egal. Also dem wurde gesagt, bau mal das so, wie wenn das lustig hier, wenn Sony noch gute Hardware bauen würde, wie das aussehen würde. Mhm. Und dann hat er halt da so ein CAD-File gebaut und dann Prototypen und hat dann natürlich da hinten auch Sony draufgeschrieben, weil das ist ja irgendwie so, wie wenn das Sony machen würde. Und natürlich muss er dann irgendwo auch sagen, so hier wäre das Logo platziert und wenn Sony das baut, dann steht da halt Sony drauf. Ja, und da kommt dieses Bild her. Ja, das ist halt einfach so dieses, ein Apple-Engineer hat sich ausgedacht, wie das aussehen würde, wenn Sony ein iPhone bauen würde. So. Mhm. Und insofern ist es halt irgendwie, deswegen macht es auch Sinn, dass es von Apple in den Prozess eingebracht wird, weil das halt so Eigenleistung ist. Ja. Und auf der anderen Stelle ist diese Berichterstattung halt auch vorschnell, wie du richtig gesagt hast. Genau, also aber ich kann mir so richtig schön vorstellen, wieso mach mal ein Gerät, wie Sony das machen würde, wenn es gute Geräte machen würde. Mhm. So. Und, ja, dann schreib halt auch wirklich Sony drauf, weil nur dann ist es ein Gerät, das Sony machen würde. So. Naja, so die Produktplatzierung, also die Logoplatzierung ist ja auch schon wichtig, so für Ja, aber ein Apple-Logo ist halt anders, also es ist halt Rundung, also ja, ja, hat mehr so einen quadratischen Grundriss als das Sony, das längliche, also das ist nicht dieselbe Positionierung, dann, aber es gehört halt zu diesem kompletten Prototypen dann dazu auch. Ja. Ja. Ja. Aber an sich kann man sich echt mal diese Prototypen angucken, weil die halt schon auch ganz deutlich zeigen, dass bei Apple da nicht jemand im Keller sitzt und plötzlich die Idee hat und dann ist alles gut, sondern dass da schon sehr viel Scheiße erstmal passiert, bevor was Ordentliches passiert. Eine andere Geschichte, die mir da aufgefallen ist, es gibt einen Prototypen, der Purple heißt. Ja? Mhm. Und der ist weiß. Wer hätte es gedacht? Und der sieht, ich weiß gar nicht genau, wie der aussieht, wie ein weißes iPhone, so ein bisschen. Und ich fand interessant, dass es den Prototypen gab, der Purple hieß, weil es gibt einige API-Calls oder Event-Calls, glaube ich, alle Touch-Events heißen irgendwie Purple, irgendwas intern noch. Genau. Und ich habe mir immer gedacht, warum lila? Ja, wenn der ganze Prototyp so hieß, dann war es wohl der erste Prototyp, der irgendwie mal Projekt Touches hieß mal so, genommen hat. Genau. Und dann, das Purple. War mal Project Purple. Mhm. Okay. Apropos. Da kann man das ja kurz einfließen lassen. Ein kleiner Projektnamen. Mhm. Microsoft hat ja lange Zeit jetzt für Windows 8, für UI und auch für das Phone ihre UI Metro genannt. Mhm. Ja? Was ja auch so ein Prototypenname ist, der da stehen geblieben ist, mehr oder weniger, also der beibehalten wurde. Mhm. Und Microsoft hat jetzt gerade vor kurzem den Entwicklern Bescheid gegeben, hey, nenn's mal nicht unbedingt Metro, sondern lieber so The Windows 8 User Experience. und angeblich ist der Hintergrund, dass die Metro AG Deutschland angedroht hat zu klagen. Und es ist, also einerseits ist es lustig, weil es trifft Microsoft, andererseits finde ich es grausam. Ja, also ich finde es echt eine sehr, sehr unangenehme Geschichte, warum jetzt da so Trademark-Scheiße passiert bei so weit auseinandergelegenen Domänen, falls es denn stimmt. Naja, aber gut, also wir haben ja da Erfahrung auch mit. So ist das mit diesen Aber das war wenigstens in derselben Domäne noch. Ich glaube, die Metro AG und ich denke, die User Interface Ding hat also, einfach alle. Ja, wahrscheinlich hat die Metro AG durchaus auch die Marke in der Klasse 18 oder was auch immer das ist, wo da der welche Nizza-Klasse auch immer gerade beanstandet wird. Ja, ich weiß es nicht. Neun, keine Ahnung. Ich finde es aber trotzdem irgendwie schade. Ja. Das ist ein ganz anderes Ding und wenigstens so ein bisschen Geld zahlen und fertig. Vielleicht so, wenn es schon Marke ist. Aber so gleich mal so zurückziehen. Also wenn Microsoft so einen Namen, den sie schon so etabliert haben, zurückzieht, finde ich schon schwach. Naja gut, aber ich denke, sie hätten sich da auch schon einigen können, wenn ihnen der Name so wichtig gewesen wäre. Also dafür ist Microsoft groß genug. Auf der anderen Seite, also the Windows 8 User Experience passt halt auch irgendwie zu Microsoft so. Was auch zu Microsoft passt, ist, dass Apple vielleicht das Patent für das Smartcover hat, also für das Tastaturcover hat, das sie jetzt mit dem Surface machen. Ach, also Gottchen. Zumindest in dem Patent, das jetzt vor kurzem aufgekommen ist, so ein Patentfinding von Apple mit, wir haben ein Cover mit Display drin und wenn wir draufschreiben, da ist auch so eine Tastaturvariante mit drin. Das wäre natürlich auch bitter an der Stelle, weil ich glaube, dass Apple das dann einklagt, wirklich, wenn es denn so existiert. Und ist natürlich schade, wenn das Surface dann gleich mal so ausgebremst wird an der Stelle schon, bevor es überhaupt irgendwie, was heißt denn Tragfähigkeit? Nee, Geschwindigkeit aufnehmen kann, heißt das, glaube ich, Momentum, oder? So, das so. Momentum aufnehmen. Ja, Moment, nee, nicht so, also to gain Momentum ist so Geschwindigkeit, Fahrt aufnehmen. Genau. Fahrt ist aufnehmen. Das Deutsche. Das ist echt, wir machen einen deutschen Podcast und können kein Deutsch. Naja, aber das ist doch schon immer so. Das sind noch 80 Folgen schon, das stellen wir doch seit 80 Folgen unter Beweis. Ja, das kennt und liebt ihr doch. Naja, lieben wir nicht. Egal. Aber diese ganze Patentscheiße, die ist ja so, da ist ja irgendwie auch keiner der Gute. Nee, es ist halt scheiße. Und es ist echt problematisch und Piraten, macht da mal was. Ja. Der Idealismus wäre schon besser. Da war ja vor kurzem diese Geschichte mit Mojang. Hast du das mitbekommen? Mojang? Nee. Ja, Mojang hat auch irgendwie so ein Patent-Dings am Hals in Amerika. Ich habe nicht genau gelesen, um was es ging. Aber auf jeden Fall meinte Notch dann, bevor ich hier irgendwie noch ständig diese Patent-Scheiße am Hals habe, verkaufe ich halt einfach nicht mehr in Amerika. Mhm. Minecraft. Ja. Weiß ich jetzt auch nicht, ob er das so durchzieht, aber fand ich eine lustige Aussage. Nun ja, ich habe noch einen lustigen, wo heute Marcel nicht da ist. Das muss ja auch kurz erwähnt werden, dass Marcel nicht da ist. Ja. Ich habe trotzdem Marcels lustige Tipps- und Tricks-Kiste ausgegraben. und habe da dieses Mal was für Mountain Lion drin gefunden. There will be Lions. Ja, es gibt nämlich in Mountain Lion gibt es neue Command Line Tools. So einige sogar. Du sprichst jetzt über Command Line Tools und referenzierst Marcel. Ja, also das war ganz unten in seiner Kiste und das war schon auch leicht angestaubt und ja. Aber ich habe das in Marcells Kiste gefunden, wirklich. Egal. Auf jeden Fall gibt es da so, hat sich jemand die Mühe gemacht und hat mal so gedifft, was ist in User Bin drin, was jetzt vorher nicht in User Bin drin war. Mhm. Und hat dabei interessante Sachen gefunden. Einerseits ein Kommando, das heißt Caffeinate. Man könnte jetzt drauf kommen, dass es was mit Wachbleiben zu tun hat, und dann ist es auch gar nicht falsch. Ja, es gibt vor allem auch ein Third-Party-Tool, das so heißt, glaube ich. Das, es gibt ein Third-Party-Tool, das heißt Caffeine, glaube ich. Also eine App wirklich. Das ist eine App, die macht im Prinzip das Gleiche, nämlich sie verhindert, dass dein Mac einschläft. Ja. Und dieses Kommandozeilentool macht das eben auch mit mehreren Parametern. Du kannst irgendwie sagen, hier so, bleib mal so lange wach, wie dieser Prozess läuft, den ich dir da hier übergebe, oder bleib mal irgendwie 8 Stunden wach. Du kannst da relativ gut einstellen, so wann der Mac dann schlafen darf und wann nicht. Ja, finde ich eine nette Sache. Jo. Okay, habe ich auch über andere Quellen schon gefunden. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Was es noch neu gibt, was ich interessant fand zumindest, ist pgrep und pkill. Und zwar, was ich öfter mal mache, ist mal zu gucken, was läuft denn gerade, und das dann auch mit dem Namen abzuschießen auf der Kommandozeile. Prozessgrep ist es. Genau, und das ist Prozessgrep und Prozesskill auf der Stelle. Hm. Gerade pgrep ist interessant, weil da mache ich immer top axwww und dann grep irgendwas, und ja, dann ist halt irgendwie alles scheiße. Mit pgrep kannst du das relativ komfortabel machen, da kannst du einfach pgrep Prozessname machen und dann spuckt er dir den Prozess dazu aus. Okay. Also die PIT, um genau zu sein. Mhm. Und mit pkill auch per Namen, der irgendwie matcht, abschießen. Genau. Also pkill. Know what you're doing ist so die. Ja, also das kannst du mit kill all auch. Mhm. Ne? Irgendwie so ein Wildcard. Aber da muss es genau, oder? Bei da kill all du, kannst du Wildcard angeben? Nee, kannst du keine Wildcards angeben, aber du kannst halt dann den Prozessnamen matchen mit kill all. Mhm. Mit pgrep hast du mehr Optionen. Da kannst du eben auch einen regex angeben für kill mal alle Prozesse, die so aussehen. Du kannst irgendwie auch alle Prozesse, die so aussehen, von user so und so killen zum Beispiel. Also da hast du definitiv noch mehr in der Hand und gegebenenfalls kannst du da auch viel Spaß mit haben. Okay. Sehr ja, gut, sehr gut. Was noch? Mehr Kommandozeile? Es gibt noch mehr. Ich habe die jetzt allerdings nicht rausgesucht. Okay. Also eins, die fand ich nicht so interessant. Echt? Eins, was mir noch einfällt, ist Sharing. Also es gibt ein Kommandozeilen-Tool. Tool. Das heißt Sharing, wirklich einfach nur Sharing geschrieben. Muss man als Sudo ausführen, damit es geht, was ein bisschen anstrengend ist. Aber also als Root. Genau, also per Sudo. Mhm. Und damit kann man per Kommandozeile mal eben schnell was sharen oder eine Share beenden oder sowas. Also alles, was man in, an sich über die Preference Pane Sharing mit Dateipfaden machen kann, ja, kann man da einfach und bequem skripten, was schon mal ganz nett ist. Genau. Und noch eine andere Geschichte, die jetzt vorher in dem Kontext noch passt für Programmierer, mehr oder weniger. Es gibt das TCC-Util, mit dem man diese Abfrage, die fürs Adressbuch und so weiter läuft, resetten kann. Ach ja, und dann ist vielleicht auch mal interessant, wenn man was durchgeklickt hat und das ist schon länger her, wenn man sehen will, wer wieder alles verwendet von dem Zeug, dann kann man damit eben diese Situation resetten. Oder als Entwickler, wenn man sehen will, was da als Text drinsteht in dem Dialog, der nur einmal kommt, während man ja drückst. Ja, das ist ganz praktisch. Genau, so. Ja, da gibt es auch einen Blogartikel zu, den verlinken wir an der Stelle auch. Fand ich ganz interessant, so sich da die neuen Sachen anzugewöhnen, dass man nicht immer diesen alten Kram weitermacht, den man schon, also ich habe mir den schon unter Irix irgendwie angewöhnt und seitdem nicht mehr verändert im Sinne der Syntax. Ja, aber ist ja dann stabil, geht ja noch. Ja. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt jetzt Hulu Plus auf dem Apple TV, aber nicht in Deutschland. Ja, auf dem deutschen Apple TV gab es ja irgendwie gar nichts großartig Neues. Also es sieht ziemlich dünn aus. Und ich habe versucht, auch mal so Netflix zu abonnieren, meinen Ami-Netflix-Account in Deutschland einzugeben, hilft aber auch nichts. Also mich wundert, dass die App überhaupt drauf ist. Oder gibt es einen deutschen Netflix-Account? Ich glaube nicht. Ach, ich habe da schon lange nicht mehr so reingeguckt. Also der Apple TV ist echt für die eigene iTunes-Bibliothek und für AirSharing, AirPlay. Ja. AirPlay? AirPlay. Ja, ja, das heißt AirPlay. Oder Mirroring. AirPlay Mirroring, aber AirPlay. Ja, Airplay, egal. Und was eben dann auch kurzfristig in Frage stand, ist, funktioniert denn die IP-Sperre auch mit Hulu Plus auf dem Apple TV, so dass man hier auch wirklich das nicht benutzen kann. Mhm. Und dem ist dann auch so. Also das ist in der Tat IP gelockt, kannst du hierzulande gar nicht benutzen. Interessanterweise Hulu, aber nicht USA App iTunes Store Account, genau, an sich. Also du kannst leihen und gucken, ist zwar nicht legal, aber du kannst dafür in US-Dollar zahlen und dein Amerika-Account benutzen. Legal ist auch so eine... Naja, ich finde, das ist das, was ich am dämlichsten dran finde, so gedacht, dass ich nicht eine Lizenz kaufe, die für mich gedacht ist. Ja, das ist so nicht... Ja, aber Hulu geht gar nicht, braucht man auch gar nicht ausprobieren. Okay. Ja, und dann habe ich hier einen großen Punkt auf der Liste, den du mir vorher aufgetragen hast, auf die Liste zu schreiben, nämlich Sony-Bashing. Ja, den kann man auch schnell abhaken. Weil ich Ach, lass dir Zeit, lass dir Zeit. Weil ich habe meine PlayStation 3, ja, 3 ist es, schon lange nicht mehr aufgemacht, aber irgendwie haben wohl auch viele Leute keine PlayStation 3 gekauft und auch keine PS Vita. Und deswegen ist bei PlayStation... bei Sony jetzt eher rote Zahlen angesagt. Und zwar ziemlich, ziemlich bitter rote Zahlen. Ach, sie machen jetzt quasi Nintendo nach? Ja, nur dass sie weniger Basisgewinn hatten in dieser ganzen Sparte. Ich verstehe. Was ich interessant finde, ist, dass sie bei den Verkaufszahlen von den mobilen Geschichten, also PSP und PS Vita, die Vita nicht extra aufschlüsseln. Das heißt, du kannst nicht mal rausfinden, wie viel Vitas so gibt, was wiederum auch Aufschluss darüber lässt, dass es nicht so viele sein könnten. Sie haben auch irgendwie die Verkaufszahlen, die angeplante in den Markt bringen Zahlen von der Vita runtergeholt von irgendwie 18 Millionen auf 12. So, also so diese Denken, dass sie als mobile Geräte so an den Markt, an den Mann bringen. Sieht alles nicht gut aus und so wie ich die Vita gesehen habe, auch zu Recht. Ich sehe auf der Vita kein Feature, das jetzt die Welt braucht. Man könnte sagen, die Vita verkauft sich nicht. Aber das wäre jetzt auch keine neue Information, glaube ich. Ich glaube, der 3DS verkauft sich auch nicht so gut, wie sie gerne hätten, aber er verkauft sich, glaube ich, ein bisschen besser. Ich bin immer noch nicht drüber hinweg, dass es den 3DS XL tatsächlich gibt. Genau, und den gibt es auch schon jetzt. Ja, ja. Ja, ich habe da schon Reviews gesehen, die das sowas gekauft haben. Ja, ja. Aber ich kann es noch nicht fassen, dass es das tatsächlich schon gibt, so als Produkt und warum und wieso und naja, egal. Aber die kombinierten Zahlen sind übrigens echt so 1,8 Millionen gewesen 2011, die in 2011 verkauft wurden von PSP und PS Vita. Ja. Und 1,4 Millionen jetzt kombiniert so in dem aktuellen Jahr. Und wie gesagt, insgesamt denken sie, dass sie so 12 Millionen in den Markt bringen nur noch und nicht mehr 16. Und ich glaube auch, dass es eine kombinierte Zahl ist. Ei. Ja, dieses Jahr 16 Millionen. Das ist echt. Ja, dieses. Schade, dass sie alle so grandios vor die Wand fahren mit ihrem Zeug. Es braucht immer ein bisschen mehr Konkurrenz und so in dem Markt. Definitiv. Ich sehe aber alle irgendwie echt an die Wand fahren. Also die Wii U halte ich für eine Katastrophe, die aber genug noch verkaufen wird. So. Siehst du die Wii U als mobile Konsole? Den Controller. Ja, deswegen frage ich ja. Also, weil wir ja gerade bei 3DS waren und PSP und Vita, so, das ist ja so im Wesentlichen die iPhone-Konkurrenz. Nicht wirklich, leider. Nee. Ja, also, was die Standkonsolen angeht, sieht es ja auch ein bisschen mau aus. Also, da weiß man entweder noch nichts oder es sieht richtig übel aus. Naja, aber über die Wii U haben wir irgendwie auch schon oft genug geschimpft. Müssen wir jetzt nicht nochmal machen. Ja. Bitter. Wir haben vorhin noch festgestellt, wir haben ein schönes Streitthema noch. Ein Streitthema gleich, so extrem, glaube ich. Ich habe geblockt vor kurzem und habe gemeint, hey, endlich mal wieder Apple-Werbeanzeigen, die mir gefallen. Ja. Nach der ganzen Celebrity-Series-Scheiße. Genau, es gibt nämlich neue Apple-Werbung und wir reden darüber, weil wir sind ja Fanboys. Ja, und weil alle drüber reden auch. Filterbubble-technisch. Naja, es gibt diese neue Werbung und da ist dieser Genius. Zu Olympiastart ist die übrigens erschienen. Deswegen haben die so viele Leute gesehen und deshalb sprechen so viele Leute davon. Ach so. Weil die da in den Medien drauf und runter lief in Amerika. Ja, aber da ist dieser junge Herr in dem blauen Hemd mit dieser seltsamen Umhänge-Dingse, wo draufsteht, er wäre ein Genius. Ja, da kommt dann irgendwie die erste Werbung, die ich gesehen habe, ist, er steht da irgendwie in der Schlange vorm Apple Store. Also die erste, die du gesehen hast, ist natürlich auch, die erste muss unbedingt die im Flugzeug sein. Okay. Naja, also er steht da in dieser Schlange vorm Apple Store, wo ich mich erstmal frage, warum steht der Genius in der Schlange vor dem Apple Store? Mhm. Aber egal. Ja, und dann steht er da und dann kommt hinter ihm irgendwie so ein Typ an mit einem braunen Karton und meint so, ja, ich habe ja hier sowas Ähnliches wie ein Mac. Mhm. Und dann labert der den halt erstmal tot mit, ja, aber dann hast du irgendwie, sind denn da auch die tollen Super-Apps drauf, so iMovie und iPhoto und was nicht alles und diese mitgelieferten krassen Super-Apps. Und dann meinte der so, nö, ich habe sowas Ähnliches wie ein Mac, der hat mir den da drüben verkauft, dann siehst du halt so einen PC-Verkäufer. Das, dieser PC-Verkäufer, das ist sowas Ähnliches wie ein Mac-Genius. Mhm. Und ja, die Pointe, was war die Pointe dann? Ich habe schon, hat das ist ja eine? Eben so ja. Kind of Genius. So. Ja. War, der genau. Genius war die also es hatte keine. Und dann dachte ich mir auch so, hä? Also erstmal so diese Überhöhung des Genius, ja, so, wo ich mir halt immer denke, die arme Sau eigentlich, wenn ich so einen Genius sehe. Und weiß nicht, also die hat für mich halt gar nicht funktioniert, die Werbung. So, das ist so dieses. Die fand ich ganz lustig. So, ich fand dann sicher, weil dieses, ich weiß nicht, wie oft du es in deinem Bekanntenkreis schon erlebt hast, aber so, ich habe sowas wie ein iPhone gekauft, habe ich schon ewig oft gehört. Ja, okay. Aber es ist halt irgendwie, also es hat so eine Werbung. Das fand ich halt dann lustig. Das ist halt so eine Werbung, die definiert sich darüber, irgendwie sich über User lustig zu machen. Was ich halt ein bisschen schwierig finde. Oder auch diese, der klingelt da irgendwie nachts beim Genius und seine Frau kriegt ein Kind und fragt erstmal nach irgendwie, wie kann ich in einem Foto so eine Fotocard drucken und wie kann ich den Eltern irgendwie so ein Fotoalbum von der Geburt schicken? Und der Genius sagt halt dann so, ja, so und so, aber hier ruf mal lieber einen Krankenwagen. Ja, weiß nicht, das ist halt auch so dieses die dummen User und der Super Mac Genius, der da die Probleme löst. Also das, ich finde das als Konzept irgendwie unsympathisch. Okay. Ja, ich fand Mac versus PC schon grenzwertig sympathisch, ja, weil das halt auch immer so, der Mac halt immer so der Smug super voll krass. Echt, du findest die unsympathischer als die Mac versus PC Geschichte? Definitiv. Echt? Nee. Doch. Gar nicht. Also ich habe natürlich aber auch mit dem Flugzeug, dem Spot, den du jetzt nicht beschrieben hast, angefangen und den finde ich relativ sympathisch, weil irgendwie so, oh, wir landen jetzt dann gleich, ich muss noch was fertig kriegen, wir haben den Genius on board, dann wird der kurz hergeholt und dann machen die kurz ein paar Keynote-Geschichten und Kino kommt als zweites, ich glaube iMovie, irgendwie der Film fertig, weil will er dann noch machen und dann ist er halt irgendwie der hilfsbereite Genius und wird dann weitergereicht im Flugzeug. Ja, so ein bisschen so wie, wir haben einen Doktor an Bord und genau. So, ja, wir haben jetzt einen medizinischen Notfall, der Mac Genius ist da. Genau, ja. Das fand ich ja, also ich weiß nicht, also nicht ganz nett. Ja, hat mich jetzt nicht so begeistert. Okay. Ja, das spiegelt auch so die allgemeine Meinung zu diesen Spots wieder. Also es gibt es gibt so hin und her gerissen. Es gibt ein paar Leute, die dann behaupten, okay, du bist aber auch schon Mac-User, dich muss die nicht irgendwie erreichen. Das hat der Jockey zum Beispiel geschrieben, was ein bisschen billiges Argument ist an der Stelle. Mhm. Also klar sollte man die Zielgruppe sein, aber wenn man sich unangenehm berührt fühlt als Nicht-Zielgruppe, ist schlecht und das tun wohl einige bei diesen Spots. Ich selber finde es halt irgendwie, es ist meckiger wieder als diese Celebrity-Geschichte. Die Celebrity-Geschichte hat mir nicht so gefallen. Mhm. Also ich fand eher so diese Siri-Spots fand ich echt furchtbar, weil die waren so an der Realität vorbei, weil Siri erkennt alles und nichts in dem, was da so gesagt wird. Und sie waren halt so Celebrity-Spots, ganz schnöde. Also diese Celebrity-Geschichte, die fand ich auch nicht so super. Aber so den ersten Siri-Spot, so mit dem Marathonlaufen und Dings und so, den fand ich gut. Das war so ein Inspirational. Den fand ich ja auch gut, aber dazwischen waren jetzt nur Celebrity-Spots. Ja. Und nur Siri fokussiert auch. Ja. Und das fand ich echt nicht gut. Und der Mac Genius an sich ist ja schon, also dieses, da ist jemand, der hilft dir. Da gibt es einen Dienstleister und das finde ich gut. Also das ist ja, aber das hat sowas von diesem South Park-Ding. Ja, da gibt es ja irgendwie, es gibt ja diese South Park-Folge, wo die Mac-Genies irgendwie so im Kreis sich versammeln und dann irgendwie das Ritual des Dingsbums-Ra irgendwie praktizieren. Das geht so stark in diese Richtung, weil sie halt irgendwie so den Mac-Genies als Totembeschwörer, so der Meister des Macs und naja, so. Aber das ist auch so. Ach. Für den Otto Normalo ist jemand, der sich im Rechner auskennt und mir auch noch hilft, der hat diesen Status. Ja, aber das muss man doch nicht auch noch irgendwie so. Wieso nicht? Ich finde das nicht gut. Wir bieten das mit an als Serviceleistung. Ja, aber das muss man für Genius halt, zahlen nicht. Oder? Nein, aber ich finde das als Aussage halt schwierig. Also bisher war also the power of you, ja, war ja so eine der Werbekampagnen für ein Power-PC. Ja, so von wegen so, hier, wir geben dir die Tools und du machst dann und du bist cool. Ja? Mhm. So, das war so die Aussage. Ja? Und das ist jetzt halt so, ja, wir wissen, du bist ein bisschen dumm, aber kein Problem, wir haben den Mac Genius auch. Ja? Und ich weiß, finde ich halt irgendwie so. Technik überfordert dich, das ist nicht, du bist dumm. Ja, Technik ist halt anstrengend und überfordernd, selbst wenn es ein Mac ist und auf dem Mac hilft dir sogar noch jemand. Das ist die Aussage, die ich da drin sehe und das finde ich okay. Ich weiß nicht, ob das die Aussage ist, die ich gut finde. So Technik überfordert halt ist, glaube ich, also das ist keine Apple-Aussage. So. Ja, aber es ist so. Ja, ich mein, aber das ist schön, Werbung, verdammt, das ist keine Dokumentation. Ja. Es ist schön, wenn die Leute das im Endeffekt was damit machen können, aber sie brauchen Unterstützung trotzdem auch. Ja. Ach, ich weiß nicht. Okay. Genius Ads, not for you. But not for me. But for you. Me likey. Yeah. Me likey. Was wir sonst noch so mögen, ist auf der Xbox und anderen Konsolen, manchmal auch Sony sogar. Ja, schon lange nicht mehr. Also Journey. Gerne Journey. Ja. Journey. Egal. Was wir gerne machen, ist spielen. Mhm. Auch auf iOS. Aber heute haben wir Xbox und iOS im Angebot. Ja. Fangen wir an mit der Xbox, oder? Ja, ich weiß nicht, ob du das richtig geschrieben hast. Ich denke so an Conan der Barbar, wenn ich das so lese. Conan Drum. Ja, the Conan Drum. Ja, und zwar, das ist so nicht richtig geschrieben, leider. Ja. Und zwar ist es Quantum Conundrum. Und es ist ein Puzzler? Ja, also fangen wir vielleicht anders an. Es ist das neue Spiel von der Designerin und Entwicklerin von Portal. Also eine Entwicklerin unter mehreren und ich glaube die Lead-Designerin, die hat sich jetzt Portal 1, Portal 2, Portal, bevor es Portal wurde bei Valve, wo alles, all of the above. Nee. Ich glaube, sie ist, ich weiß nicht, ob sie Portal 2 mitgemacht hat, sie ist dann, glaube ich, zu Left 4 Dead gewechselt im Team. Okay. Aber auf jeden Fall hatte sie zumindest in Portal 1 halt massiv im Design die Finger drin und dann später bei Valve bei mehreren anderen Titeln auch. Okay, aber jetzt, das ist von Square Enix. Genau, sie ist jetzt von Valve weggegangen und zu Square Enix. Ich habe mir gemerkt, wir sind heute noch schlimmer als sonst in Sachen Aussprache. Aber das liegt an Dingen. Egal. Auf jeden Fall ist sie jetzt bei Square Enix. Zumindest ist das der Publisher. Und sie hatte ein neues Spiel gebastelt, das so ein bisschen an Portal erinnert, aber dann doch auch andere Mechaniken hat. Ja, weil du bist bist du der Sohn oder wird das gesagt? Du bist, glaube ich, die kleine Schwester oder so, dachte ich. Die Schwester? Ich weiß, ich habe es ja nicht gespielt. Ich weiß es ja nur aus Erzählungen. Also du bist ein Kind, namentlich eine Tochter. Nee, Neffe. Neffe? Ich bin der Neffe, also Typ. Sieht auf dem Bild so aus wie ein Typ. Ich dachte, ich wäre die kleine Schwester. Naja. Siehst du mal, also du warst die kleine Schwester oder das die kleine Tochter von, oder die Nichte an der Stelle sogar, von dem Onkel, der da so ein seltsames Haus hat und in dem ganz viele seltsame Wissenschaftsexperimente macht. Mhm. Und da findest du dann, was findest du da eigentlich? Naja, ich komme erstmal an und dann ist da niemand. Das ist so ein bisschen doof. Ja. Ich habe eine Stimme aus dem Off, die mich anspricht, die mich sehr gut anspricht, weil es ist Alien Voices und Enterprise Fame Q. John DeLancey. Also John DeLancey. Man kennt ihn auch aus My Little Pony. Ich habe mir schon... Nein. Doch. Okay. Ich habe mir schon gedacht, dass es ist, aber jetzt habe ich es nochmal nachgelesen. Mhm. Und der hat gerade ein Experiment gemacht und da kommt, irgendwas passiert gerade, er erzählt, was ihm gerade widerfährt und er ist irgendwo gefangen, er weiß nicht so genau und du sollst ihm jetzt helfen, also du sollst jetzt mal ein paar Reaktoren wieder anschmeißen, dass mehr Strom im Haus ist, weil so Licht geht irgendwie aus, weil sein Experiment eben schief gelaufen ist. Verstehe. Und das handelt sich da um deinen Onkel? Es handelt sich um meinen Onkel, genau. Ja. Und dann gehst du so durch dieses Haus, was relativ so Cell-Shading-Style, also so ein bisschen Comic-Style ist. Mhm. Und dann erklärt er dir, was er denn so macht. Und du wirst so in die Spielmechanik eingeführt, die drin besteht, okay, es gibt verschiedene Dimensionen. Ja. Mhm. Und diese verschiedenen Dimensionen kann man so ins Hier und Jetzt saugen. Da hat er was gebaut, ja, so ein Apparatus. Und du kriegst dann so einen Handschuh, der hat vier Farbendinger drauf, das sind eben, repräsentieren so die vier Dimensionen und dann wirst du mit diesen Dimensionen konfrontiert und musst so kleine Puzzle lösen, ganz ähnlich wie bei Portal, so, mhm, indem du Dinge durch die Gegend trägst, so ähnlich, also wirklich nehmen und irgendwo abstellen, wie ja, bei Portal. So, das Runde muss ins Runde und das Eckige muss ins Eckige, aber du musst dazwischen halt irgendwie Rätsel lösen, sozusagen. Und diese Dimensionen, die du erwähnst, die unterscheiden sich halt im Wesentlichen dadurch, dass die Naturgesetze da sich anders verhalten, als sie sonst so tun. Genau, ich habe noch nicht alle vier entdeckt, also ich bin noch nicht bei allen Vieren, aber so man wird erst mit der Fluffy Dimension konfrontiert, mhm, die eigentlich nicht nur süß und nett ist, sondern halt auch, alles ist auch so super leicht. Ja? Genau. Und dann gibt es eine super schwere Gegensatz dazu, also es gibt praktisch vom Gewicht her normal Fluffy für leicht und super schwer für super schwer. Mhm. Und ganz ähnlich wie in Portal gibt es auch nur so ein begrenztes Set an Gegenständen. Aha. Ja, also es gibt so einen Tresor und es gibt eine Couch und es gibt einen Tisch und es gibt eine Cardboard-Box und noch irgendeine Box, die so dazwischen ist irgendwo. Mhm. Ja. Und es gibt Schalter und da kann man praktisch so einen Tresor kann man Fluffy machen, dann auf den Schalter stellen, das Gewicht hochdrehen und dann ist der Schalter gedrückt. Ja, mit Fluffy langt es nicht. Und einen Tresor kann ich nicht bewegen, wenn er Normalgewicht hat. Genau. Und so wird zum Beispiel dieses Schwer-Leicht-Mechanik dann benutzt. Ja. Hm. Und man kann selber erstmal, es gibt so die Situation, dass ähnlich wie bei Portal auch sich am Anfang erstmal Dinge automatisch ergeben. Das heißt, es gibt so ein Wasserspecht-Figürchen, das so langsam so auf und ab dotzt, mhm, und dann auf einen Knopf drückt und dann diese Dimensionsshifts auslöst. Das heißt, man hat erstmal so die Situation, dass zeitgesteuert die Dimension sich wechselt und dann muss man praktisch innerhalb des Zeitfensters was machen. Und später kann man die dann auch selber steuern. Mhm. Und so geht man durch dieses Haus und der John Delancey quatscht dich immer voll und zwar ziemlich viel. Das war gut. Aber sehr angenehm, ja. Und und ich habe festgestellt, es ist vom Rätselinhalt her viel geschicklichtigkeitslastiger als Portal. Mhm. Also man das muss war eher auch mal. Das einer der großen Kritikpunkte an dem Spiel, okay, soweit ich das mitbekommen habe. Mhm. Dass es halt teilweise so diese Jump-and-Run-Sequenzen nahezu schon gibt, die ja halt so ein bisschen also nervig sind, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, diesen Moment hatte ich auch schon, also diese Situation, wo du es von der Idee her raffst, mhm, was du machen musst, aber halt wirklich jetzt eine Jump-and-Run-Sequenz in einem 3D-Environment hast, ja. Mhm. Also relativ schwer zu treffende Gegenstände in der Luft fliegen, auf die du rumspringen musst. Vom Timing her ist es meistens okay, aber so die irgendwie so 3D-Plattformer ist halt so ein bisschen komisch. Also da ist so, da bräuchtest du eigentlich eine andere Ansicht, eher so ein Super Mario-Style, wo du den Schatten auch siehst und sowas. Mhm. Aber es geht. Also bisher geht's. Ich bin im Moment interessanterweise zum zweiten Mal am Hängen. Okay. Also in einem Raum, der mein Rätsellösungsvermögen gerade übersteigt. Was ich sehr schön finde, ist, also sie haben sowohl die Einführung am Anfang, ähnlich wie bei Portal, so gemacht, dass man wirklich Dinge anwenden muss, die man gerade gelernt hat, ohne dass man es merkt. Mhm. So, also wirklich so, okay, wie geht denn das jetzt? Das kann nicht gehen. Und du hast eigentlich kurz vorher eine neue Fähigkeit bekommen und die kannst du halt einsetzen und zwar relativ easy. Mhm. Aber du kommst erstmal nicht drauf und dann, klar. So, und das ist, das haben sie echt gut gelöst. Gerade diese Kombination von mehreren Sachen, dass du irgendwie so erstmal Fluffy machst, den Safe wirfst zum Beispiel und dann auf Slow umschaltest, sodass es dann langsamer fliegt und dann noch, dass du noch irgendwas machen kannst, zurücklaufen oder was auch immer. So diese Hin- und Herschalte-Geschichten, die fand ich auch sehr interessant. Die kommen auch relativ früh schon, glaube ich. Ich überlege gerade, also, wenn du bei Slow bist, bist du ja gar nicht so weit weg von mir. Aber Ich kenne das alles nur aus Demos. Also okay. Also ich habe es nicht selber gespielt bisher, weil meine Xbox zu Hause Probleme hat, Zeug runterzuladen. Ich bin nur gerade am Denken, ob du gerade meinen Raum gelöst hast, weil diese Kombination habe ich so noch nicht benutzt. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle, ich finde es gut, weil es ist so, man ist gefordert. Die Jump'n'Running-Geschichte und die Geschicklichkeitsecke hätten ein bisschen rauslassen. Könnte ein bisschen weniger sein. Mir selber geht es eigentlich meistens ganz gut mit dem Controller und der Steuerung so. Also ich komme da relativ gut rein in diese Geschicklichkeitsdinge. Das heißt, sie sind ein bisschen weniger nervig. Wenn man jetzt nicht so fit drin ist in 3D-Jump'n'Running-Phase, dann kann es, glaube ich, zu nervig sein, weil die Rätsel selber geben es dann teilweise nicht her. Also es gibt zumindest so einfache Rätsel, die wirklich schwierigen Jump'n'Run-Teil haben, der echt frustrierend sein kann dann im Moment. Aber an sich bisher ein sehr, sehr schöner Titel. Hat mir sehr gefallen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe am Anfang zu lang gespielt, weil es fühlt sich so an, als wäre das ein Tutorial mit deinem Onkel. Mhm. Ja. Das hört aber nie auf. Das geht die ganze Zeit so dahin. Es ist eher wirklich wie Gladys, so einfach Begleiterscheinung. Mhm. Ja, also an sich die Kritiken waren auch relativ gut. Ich habe halt nur so das Zero Punctuation Video dazu gesehen. Der hat es halt komplett verrissen. Ja, aber der verreißt ja eh alles. Ja, manchmal. Nicht ganz. Manchmal sagt er zum Schluss auch, es ist ein gutes Spiel, aber es ist nicht recht. Aber der hat halt extrem genervt von diesen Jump'n'Run-Sequenzen, das hat man auch gemerkt. Ja. Xbox Live Arcade, irgendwie so 1,5 Gigabyte zum Runterladen. Ja, das ist relativ viel, was du ja mit deiner Situation deutlicher merkst noch. Ja. Und ich merke es in meiner Situation, weil ich habe noch die alte Xbox und mein Plattenplatz ist super begrenzt. Ich kann nicht gleichzeitig das und Deadlight auf meiner Platte haben. Hm. Deswegen ist Deadlight nur im Büro. Ja, Deadlight dementsprechend auch dann erst nächste Woche, weil du hast du noch nicht gespielt, oder? Nee, ich habe es ein bisschen angespielt, aber nicht so wirklich. Und ich habe das Internet hat mir gesagt, es ist hakelig und ich will das erstmal dann erleben, ob es hakelig ist. Genau, also dazu dann nächste Woche mehr. Zombies meets Limbo meets Shadow Complex, so ein bisschen. Ja, genau. Das trifft eigentlich, glaube ich, ziemlich gut von dem, was ich in Eindruck habe. Ja. Aber so an sich, Quantum Conundrum ist eine Empfehlung, höre ich so raus, wenn man sich so ein bisschen da reinfuchst in diese hakeligen Stellen. Mhm. Ja? Es war eine Frage. Wie? Es war eine Frage. Okay, ich soll eine Meinung haben. Ist eine Empfehlung. Ist eine Empfehlung. 1200 Microsoft-Punkte. Für alle, die mit dem Controller umgehen können in 3D-Environments und nicht genervt sind davon. Also für alle, die so in Portal diese, ich muss jetzt zwischen zwei Portalen hin und her hopsen und mich immer höher mit der Trägheit immer höher schießen. Für alle, die denen das zu nervig war, inklusive auch dieser einen langen Fahrt in das Abseits des Testgebiets, für die ist es nichts, aber für alle anderen schon. Schön. Gut, dann kauf das mal. Das ist nämlich gar nicht schlecht. Ja. Und dann kommen wir zum zweiten Titel, wo wir ja zuerst ein bisschen gerätselt haben, wie man den spricht, weil der ja nur aus Nummern besteht. Ja. Hat sich aber dann aufgeklärt, es ist ganz einfach, es heißt einfach 10 Million. Es heißt 10 Million, ja. Ja. Und da gibt es ja eine lustige Geschichte zu, habe ich heute gelernt. Das ist nämlich ein Indie-Entwickler, ein Einzelner, der irgendwie gesagt bekommen hat, deine Frau ist jetzt schwanger, du hast jetzt noch 9 Monate Zeit, irgendwas zu entwickeln und dann bist du Vater und musst dich mal darum kümmern. Mhm. Und dann hat er halt so diese Zeit wirklich genutzt, um ein Indie-Spiel zu entwickeln. Und das ist dann namentlich 10 Million. Und worum geht's denn? Bei 10 Million geht es darum, 10 Millionen Punkte für die Freiheit zu ergattern. Mhm. Es ist ein so ein bisschen in 8-Bit-Manier aufgezogener Match-3-Clone, so. Okay. Also so eine Geschichte, 3 Symbole verschwinden, wenn du sie zusammenbringst, oder mehr als 3 Symbole. Mhm. Es geht so in die ähnliche Richtung wie Dungeon, wie hieß es? Nee, Dungeon, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist so schlimm, gell? Ja, ich rede mal weiter. Ich so schon genau, also und zwar man hat Eigenschaften, die man hochleveln kann. Ja, also man kann seine Rüstung verstärken, man kann seine Schwerter irgendwie mächtiger machen, man kann seinen Zauberstab mächtiger machen. Es hat praktisch so einen Fantasy-Touch. Dungeon Raid. Dungeon Raid heißt es, genau. Ganz ähnlich wie Dungeon Raid, nur von der Mechanik her eher so, A, es gibt ein Ende, nämlich diese 10 Millionen Punkte. Mhm. Und B, es ist vom Ablauf her so, die Zeit, du spielst gegen die Zeit hauptsächlich an der Stelle, was ein bisschen anders ist wie bei Dungeon Raid. Okay. Und zwar hast du oben im über diesen ganzen Match-3-Kram, den du machst, so eine kleine Animationssituation, wo du selber als Charakter auftauchst und dann bleibst du immer hängen an Truhen, Türen oder Monstern. Okay. Und je nachdem, was dir so gegenübersteht, kannst du halt unterschiedliche Sachen matchen. Also bei Truhen musst du Schlüssel matchen. Mhm. Ja, 2 Schlüssel machen eine Truhe auf. Verstehe. Dann kommt da Gold raus. Das kannst du wieder verwenden, um neues Zeug zu leveln. Wenn ein Monster vor dir steht, kannst du so ein Messer verwenden, also ein Schwert verwenden, um so drauf zu hauen. Ein Zauberstab, um mit Magie anzugreifen, und ein Schild zusammenführen, damit du mehr Rüstung wieder hast, also mehr aushältst. Das ist im Endeffekt so temporäre Lebenspunkte. Mhm. Sterben tust du, indem du zurückgeworfen wirst in der Zeit. Das heißt, wenn du kein Schild hast und getroffen wirst, dann wirst du in diesem Zeitstrahl so ein bisschen nach links rausgeschoben. Wenn du links rausgeschoben wirst, verlierst du. Mhm. Ja, und je besser du bist, desto weiter rechts bist du in diesem Segment, wo du da durch die Gegend scrollst. Ja, ich verstehe. Okay. Ja, und du kannst halt die verschiedenen Elemente leveln, ja, indem du Ressourcen praktisch zusammenmatcht. Es gibt neben dem Schwert, dem Zauberstab, dem Schild noch und den Schlüsseln gibt es noch Stein und Holz. Okay. Und es gibt noch einen Rucksack. Mhm. Wenn du einen Rucksack matchst, kriegst du ein Objekt, einen Gegenstand, den du einsetzen kannst, wenn du bei einem Gegner bist. Also es kann ein Schlüssel sein oder es kann ein besonderer Angriff sein, den du bei einem Gegner verwenden kannst. Mhm. Also das kriegst du über die Rucksäcke. Und leveln tust du, indem du Holz und Stein einsetzt, dafür bestimmte Level-Locations freizuschalten in dem Homescreen. Mhm. Ja, du kannst da verschiedene Sachen freischalten. Also einerseits, es gibt so einen, die Waffe kannst du leveln, den Zauberstab kannst du leveln. Du kannst so allgemeine Eigenschaften leveln. Ja, die dann irgendwas verbessern und dein Schild kannst du leveln, deine Rüstung kannst du leveln und noch zwei Dinge, die ich gerade verpasst habe. Ah, eine Geschichte ist noch, du kannst die Eigenschaften des Spiels verändern ein bisschen, okay, zugunsten von mehr Ressourcen meinen pro Spiel oder von mehr Punkten machen, ah, okay, und so Geschichten. Ja, das ist so die letzte Sache. Und an sich spielst du in verschiedenen Stages. Ja, also du spielst erstmal eine Einführung, wo es dir erklärt, dann spielst du eine Situation mit einem Set von Monstern und du musst verschiedene Achievements erreichen dann, mhm, innerhalb dessen, um dann letztendlich zur nächsten Stage zu kommen. Ja, und dann hast du da ein paar Stages noch und du kannst alle deine Werte hochpowern und so spielt man da so vor sich hin. So ein einzelnes Ding spielen, es geht relativ schnell. Ja, aber wie es denn so ist, ah, jetzt noch ein bisschen Holz, jetzt noch ein bisschen weiterkommen, oder schaffe ich noch den Drachen am Ende mal erschlagen? Ja, so ein bisschen Diablo dann auch quasi. Ja, aber halt mit so einem Match-Stream-Mechanismus. Mhm. Ja, und was vielleicht noch interessant ist, ist, der Match-Stream-Mechanismus funktioniert nicht, indem du Zeug hin und her swapst, sondern funktioniert dass du eine ganze Reihe drehst. Ja, kannst du eine Reihe entweder horizontal oder vertikal komplett verschieben und wenn sich dann mindestens 3 Matches ergeben, dann verschwinden die und danach gibt's halt die üblichen Kettenreaktionen und so. Mhm. Ja, und das war's aber dann schon. Ja. Kleiner Titel, ist iPad und iPhone. Ja. Hat keine Game Center Unterstützung und hat iCloud Unterstützung. Ja, aber hat ein Ende. Aber hat ein Ende, ja. Also man kann es praktisch. Also ich finde es super, dass es ein Ende hat, sonst hätte ich es nie so weit gespielt. So, und jetzt ist es erledigt, ich bin froh. Und es hat auch eine ganz nette Endsequenz. Schön. Ist ja auch wichtig, wenn dein Ende ist, dass dann auch eine Endsequenz da ist. So ein bisschen, ja. Nee, aber so an sich ist es sowieso, also gerade bei so Puzzlespielen ja öfter mal so, dass es einfach kein Ende gibt und da immer ewig bejewelt suchten kann. Finde ich schön, dass er so da gesagt hat, das auch zum Programm zu machen, quasi über den Namen hier, so 10.000 Punkte und daher 10 Millionen Punkte. 10 Millionen. Und dann ist aber auch mal Ende hier, nicht? Finde ich gut. Ja, vielen Dank an den Herrn Pepper. Spielt sich ja auch schnell durch, habe ich gehört, oder? Also schnell im Sinne von hast du schon Tage gespielt. So. Ja. Ja, aber ich habe auch relativ viel dann gespielt, wie ich okay. so nicht schlafen konnte, einfach nur zack, zack und so. Ja, schönen Dank an den Kollegen Pepper, wie gesagt, der uns das empfohlen hat. Ja, der wirft da immer so mit Tipps durch die Gegend. Ja, das finden ungefragt. Wir gut. Das finden wir sehr gut. Ja. Ja. Gut finden wir auch, dass wir für diese Woche dann fertig sind, weil wir haben ja heute schon viel hinter uns. Mhm. Dementsprechend ist es auch eine etwas kürzere Folge heute. Aber ja, war ja trotzdem schön. Ja, ich hoffe doch. Ja. Mir hat's gefallen. Also, ich fand's schon okay. Du fandst schon okay. Der üble Enthusiasmus, ja, der von Martin entgegenkommt. Eigentlich hätte es Marcel letztes Mal besser eingeführt, so mit dem jetzt mal mehr Power und Yippie und Kamelle. Das müssen wir uns beibehalten. Mhm. Schon okay, finde ich jetzt nicht so. Ja, nee, war super. So ja, eben, besser. War total super. Und super ist es auch nächste Woche wieder. Bis dahin verabschieden wir uns und wünschen eine schöne Restwoche. Jo, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Well, hello, friend, Mr. Insightful. Thank you for your comments on my little YouTube clip. Most people say you're cruel and spiteful, but you're right, how do I sleep at night? I am a massive prick. They call you hater. Well, they're just jealous. Your constructive pearls of wisdom give me thrills I can't deny. How will we know if you don't tell us? We we could improve our YouTube channels by fucking off and dying. Some might say you're essentially aggressive, racist, homophobe, misogynistic, cowardly, illiterate, waste of human skin. Sexually aggressive, racist, homophobe, misogynistic, cowardly, illiterate, waste of human skin. But I say thank you, beautiful stranger. I love the way you don't upload things. You know we'd be too dazzled by your cinematic vision. But you're there on every comment string, where you teach us just like Jesus, but while wanking like a gibbon. I'm really sure that if I met you, you probably wouldn't rape me like you promised that you would. We are like that, I really get you. You're right about that laughing kid, he is a total knut. Here are some other people you've given your brilliant insights to. Hiya! You said because I only play black characters, I'm being racist towards black people, so thanks for that. You said, Dawn Porter, you make me ashamed to be a woman. Thanks! You said his mother must be so proud she can have a bottle or two shoved up her for bringing such a twat into the world. Wow. You said I was a steaming pile of shit. Thank you. You said I'm not funny and I never will be. You said, does Helen Leder remind you of Miss Piggy? Oh, thank you. You said, get a grip, you spastastic monk. You really are a twat. Have a word with yourself. Thanks. You said, this cunt should be raped in the eyes. I can't wait. You said, you black bastard, the film's a shit, and if I ever see you in the street, I'm going to cave your head in. Thanks, man. I look forward to that. Hi, me again. You wished me cancer and misspelled cancer. But I know that it's a metaphor. You hope that I will grow just like the tumour. You hoped would kill me inside the tits on which you said you'd also like a go. You said the girls shouldn't even be funny, but you'd fuck me double hard and let your mates go after you. Oh, what a line, you lovely honey. Are you on eHarmony? I'll join the queue. Some might say you're essentially aggressive, racist, homophobe, misogynistic, cowardly, illiterate, waste of human skin. Sexually aggressive, racist, homophobe, misogynistic, cowardly, illiterate, waste of human skin. But if it wasn't for you, my darling, this song is all about you. Can someone get me a tissue?